schon weinen, Tag ich sing, hab schon gesehen, noch nicht gesehen. Der ist gescheit und der ist schön, ja so viel gescheit, so viel schön. Erst wenn's uns beisammen sehen, dann können's das verstehen. Wenn ich mit meinem Backe von Grinting heimwärts wacke, da sagen die Leute ein gescheites Vieh. Jetzt frag ich sie, wem meinen die? Na hoffentlich nicht mich, na hoffentlich nicht mich. Ich kann doch meinen Backe, den zierzen krummen Lacke, nicht tragen wie einen Blumenstrauß, denn wenn das wird so spät heraus, wer führt denn mich dann aus? Mein Dacke, ja mein Dacke, nur mein Dacke kennt sich aus. Ungefährst beim Eisel gehen, muss er gehen, muss ich gehen, hat ihm Takeline gesehen, watschelt her, tut recht schön, gleich was um ihr Herzl geschenkt, ja, ja, ich kann's verstehen. Wenn ich mit meinen Dacke von Grinting heimwärts wacke, da sagen die Leute ein gescheites Vieh, jetzt frag ich sie, wem meinen die? Na hoffentlich nicht mich, na hoffentlich nicht mich. Ich kann doch meinen Dacke, den zierten krummen Lacke, nicht tragen wie einen Blumenstrauß, denn wenn das wird so spät heraus, wer führt denn mich dann aus? Mein Dacke, ja mein Dacke, nur mein Dacke kennt sich aus. Waren beim Onkel Doktor drum, ich war drunt mit mein Hund, krank war's Dackel, ist ja gesund, wieder rund, Pumperl gesund, frag ich Dackel, wüste Frau, jo jo, sagt der Wau Wau. Wenn ich mit meinen Dacke vom Grinting heimwärts wacke, da sagen die Leute ein gescheites Vieh, jetzt frag ich sie, wem meinen die? Na hoffentlich nicht mich, na hoffentlich nicht mich. Ich kann doch meinen Dacke, den zierzen krummen Lacke, nicht tragen als wie ein Blumenstrauß, denn wenn das wird so spät heraus, wer führt denn mich dann aus? Mein Dacke, ja mein Dacke, nur mein Dacke kennt sich aus.